And always focus on the head from whom growth comes. Und sich immer auf das Haupt fokussieren, von dem das Wachstum ausgeht. We would be a body that's functioning well and expresses Jesus well. Dann wären wir ein Leib, der gut funktioniert und Jesus in dieser Welt gut widerspiegelt. So, let's go back to my original statement that I started this whole series. Kehren wir also zu meiner ursprünglichen Aussage zurück, mit der ich diese Serie startete. Here's what I said. Ich sagte Folgendes. We've made the church a place with a building we go to that has organized programs. Wir machten die Gemeinde zu einem Ort mit einem Gebäude, zu dem wir gehen, wo wir ein organisiertes Programm haben. It's a group of people. Dabei ist sie in Wirklichkeit eine Gruppe von Menschen, intimately connected with one another in perfect love. Die eng miteinander in vollkommener Liebe verbunden sind. Conectada uns aos outros em perfeito amor. Where Jesus is the head and expresses himself through them. Wo Jesus das Haupt ist und sich durch die Gemeinde ausdrückt. This is true, wenn das wahr ist, which I believe it is, und ich glaube, dass es so ist, then for me personal, dann würde ich persönlich I rather live church with 10 people than go to a building with 1000 people. Lieber Gemeinde mit 10 Leuten leben, als in ein Gebäude mit 1000 Leuten gehen. Think about it. Denk darüber nach. If church is a group of people intimately connected with one another and walking perfect love. Wenn die Gemeinde eine Gruppe von Menschen ist, die eng miteinander verbunden sind und in vollkommener Liebe leben, where Jesus is the head and through the church expresses himself. Wo Jesus das Haupt ist und sich durch die Gemeinde ausdrückt, then is it wrong to go to a place with 1000 people? Ist es dann falsch, zu einem Ort mit 1000 Menschen zu gehen? Nein. As long as you are still intimately connected and walk in perfect love and let Jesus express himself. Solange ihr immer noch eng miteinander verbunden seid, in vollkommener Liebe wandelt und Jesus sich durch euch ausdrückt. So I think a lot of meetings are great meetings, but it's not really church. Ich denke also, dass viele Versammlungen zwar großartig, aber keine wirkliche Gemeinde sind. Uma igreja de verdade. There's nothing wrong with a great meeting. Es ist nichts falsch an einem großartigen Treffen. I don't think so. Das glaube ich nicht. But the mistake that we've made is we have confused meetings with church. Aber wir machten den Fehler, dass wir Versammlungen mit Gemeinde verwechselten. So now people react. Und jetzt reagieren die Leute darauf. People realize, oh, that's not church, so they don't go to meetings anymore. Die Leute erkennen, oh, das ist nicht Gemeinde, also gehen sie nicht mehr zu den Versammlungen. Listen, go to the meetings that you enjoy, have fun, praise Jesus. Hör zu, geh zu den Versammlungen, die du magst, hab Spaß und preise Jesus. Just remember, your heart needs to pursue true church. Denke einfach daran, dass dein Herz nach der wahren Gemeinde streben muss. Which means a group of people intimately connected. Das meint eine Gruppe von Menschen, die eng miteinander verbunden sind. Walking together in perfect love. Gemeinsam in vollkommener Liebe leben und immer Jesus im Fokus haben. So, here is my question. Hier ist meine Frage. If you do agree with me that this is what church actually is. Wenn du mit mir übereinstimmst, dass dies die eigentliche Bedeutung der Gemeinde ist. Intimacy, this connection, this walking together, expressing Jesus together. Diese Vertrautheit, diese Verbundenheit, das Zusammengehen, das gemeinsame Widerspiegeln von Jesus. If you do agree, then continue to listen to what I'm going to tell you. Wenn du mir zustimmst, dann hör mir auch weiterhin zu. If you don't agree, just turn it off right here and never watch it again. Wenn du damit nicht übereinstimmst, schalte einfach ab und schau es dir nie wieder an. I obviously believe it, otherwise I would not be teaching. Offensichtlich glaube ich es, sonst würde ich es nicht lernen. So in all of my studying what church really is, in my desire to understand what church really is. Bei all meinen Studien darüber, was Gemeinde wirklich ist, bei meinem Wunsch zu verstehen, was Gemeinde wirklich bedeutet. I have found a word that for me expresses the life of the church better than any other thing. Fand ich ein Wort, das für mich das Leben der Gemeinde besser ausdrückt als alles andere. And it's the Greek word allelon. Es ist das griechische Wort allelon. And do you know, since I've understood this, I can honestly say, seitdem ich das verstanden habe, kann ich ehrlich sagen, I have pursued to live this. Dass ich danach strebe, es zu leben. All of my heart. Von ganzem Herzen. Because what the church is, I've already shown you. Now let's talk about how the church is supposed to live. Was die Gemeinde ist, habe ich dir ja schon gezeigt. Lass uns jetzt darüber reden, wie die Gemeinde leben soll. How is Jesus supposed to express himself through the church? Wie soll sich also Jesus durch die Gemeinde ausdrücken? Through the Greek word allelon. Durch das griechische Wort allelon. Which usually is translated something like one another. Das üblicherweise miteinander übersetzt wird. Ich machte also Folgendes. Ich nahm ein griechisches Neues Testament und zählte nach, wie oft das Wort Allelon darin vorkommt. Ich kam auf 94 Mal. Ich werde dir jetzt nicht alle 94 Verse zeigen. Aber ich werde dir anhand dieses griechischen Wortes zeigen, wie Jesus die Gemeinde haben möchte. So look, schau mal. Egal, ob du in ein großes Gebäude mit vielen Menschen gehst oder dich mit 10 Leuten in einem Haus triffst, wenn Allelon nicht zu einem Lebensstil wird, dann lebst du Gemeinde nicht wirklich. Ich sage es noch einmal. Egal, ob du dich mit einer großen Gruppe oder mit nur ein paar Leuten in einem Haus triffst, wenn du nicht das lebst, was ich dir zeigen werde, dann drückst du nicht wirklich Gemeinde aus. The first Bible verse I want to go to, die erste Bibelstelle, die ich hier ansprechen möchte, John chapter 13. Ist Johannes Kapitel 13. Of course, that's the verse that, you know, is very strong because Jesus said, this is a new thing that you need to obey. Das ist natürlich ein sehr starker Vers, denn Jesus sagte, es sei etwas Neues, das ihr befolgen sollt. In dieser Aussage Jesu wird das Wort Allelon im Griechischen dreimal verwendet. Johannes 13, 34, Jesus sagte, ein neues Gebot gebe ich euch. Jesus spricht zu den Juden, er spricht nicht zu Österreichern, Brasilianern, Amerikanern oder Deutschen. These Jews knew very well, diese Juden wussten sehr wohl, that God himself told the people, dass Gott selbst den Menschen gesagt hat, that they must live by 613 commands, dass sie nach 613 Geboten leben müssen. That's why the Jewish Pharisees said to Jesus, hey, which one is the greatest? Deshalb fragten die jüdischen Pharisäer Jesus, welches Gebot das größte sei. You see, it was God who gave them these laws. Think about it. Es war Gott, der ihnen diese Gesetze gab. Denk darüber nach. Do you know, many times when I was young, I judged the Pharisees. Als ich jung war, habe ich die Pharisäer oft verurteilt. And yes, Jesus confronted them too. Und ja, Jesus konfrontierte sie auch. But you know, the more I thought about it, the more I thought this. Doch je mehr ich überlegte, desto mehr dachte ich Folgendes. If you really think about it, no wonder they were offended at Jesus. Wenn du darüber mal richtig nachdenkst, so ist es kein Wunder, dass sie sich angegriffen fühlten. Oh yeah. God was the one who gave the law. Jesus claimed to be the Son of God and told him to disobey God. Denn Gott war derjenige, der das Gesetz gab. Jesus behauptete, der Sohn Gottes zu sein und forderte sie auf, Gott nicht zu gehorchen. So either he was blaspheming when he said he was the Son of God, which they thought he was. Entweder lästerte er also, was sie tatsächlich dachten, als er sagte, er sei der Sohn Gottes. Well, he's a very rebellious son of God. Oder er war ein sehr rebellischer Sohn Gottes. Kein Wunder, dass sie wütend auf ihn waren. Denk also darüber nach. Ich glaube, der Schwerpunkt von Jesus lag auf dem Einander und nicht nur auf der Liebe. My wonderful friends. Meine wunderbaren Freunde. If you have enjoyed everything that you've learned from us. Wenn dir gefällt, was du von uns gelernt hast. And if you wonder if this is the only thing we have or if there's other resources available. Und du dich fragst, ob dies das einzige ist, was wir haben oder ob es noch weitere Informationen gibt. We have a whole bunch of wonderful resources. Wir haben eine ganze Reihe wunderbarer Ressourcen. We have different courses. Wir bieten verschiedene Kurse an. We have a mentoring group. Wir haben eine Mentoring-Gruppe. We have an amazing School of the Prophetic and Supernatural. Wir haben eine erstaunliche Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. We have a great association that builds orphanages here in Brazil. Wir haben einen großartigen Verein, der hier in Brasilien Waisenhäuser baut. We have wonderful books that are life-changing. Wir haben wunderbare Bücher, die Leben verändern. So if you would like to know everything else that we do to serve Jesus and serve people. Wenn du wissen möchtest, was wir alles tun, um Jesus und den Menschen zu dienen, click on the link on the screen. Klicke auf den angezeigten Link. And you will be directed to the place where we have all the other wonderful resources. Und du wirst zur Seite weitergeleitet, auf der du all die anderen wunderbaren Informationsquellen findest. Thank you for watching. Danke fürs Zuschauen.